Unsere Hochzeit ist Ihr Werk, Frau Schwägerin. Sind Sie jetzt zufrieden? Nein, aber Ihnen gratuliere ich, Herr Brautvater. Gratulieren Sie mir nicht, lieber Magdum. Sissi gibt für ihn auf, was das Leben verschönt. Wien bringt sie um. Sie sollte fliehen, ehe sie sich dran gewöhnt. Liebe macht blind, Franz weiß nicht, was er tut. Er hat auf mich nicht gehört. Warum musste es sein? Seh ich das Kind, packt mich die Wut. Sie hat meine Pläne zerstört. Der Kleine fehlt fast alles, was eine Kaiserin braucht. Ich seh sie und denk bei mir, er passt nicht zu ihr. Sie passt nicht zu ihr. Er passt nicht, er passt nicht, er passt nicht zu ihr. Was für ein schönes Haus, der Schatz verbringt. Welch ihnen die neue Kaiserin aufbietet. Neu am Hof, ihr Stamm wächst zu Fehler. Sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, s